Diskussion. Online-Shopping liegt im Trend. Ich finde es viel besser als das Einkaufen im Shopping-Center. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Warenangebot und Versandkosten. Einkaufserlebnis. Rechte und Verpflichtungen des Käufers. Effektivität und Bequemlichkeit. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Das stimmt. Online-Shopping ist viel praktischer und bequemer als das Einkaufen in einer Shopping-Mall. Erstens kann ich im Internet 7 Tage die Woche rund um die Uhr Waren bestellen. Es gibt eben keine Öffnungszeiten. Zweitens geht es kaum einfacher. Ich besuche die Webseite und wähle den passenden Artikel aus. Drittens sind Warteschlangen und Gedränge hier unbekannt. Das stressfreie Einkaufen ist garantiert. Ich kann darüber hinaus das Produkt vor der Bestellung gründlich studieren. Fotos und umfangreiche Produktbeschreibungen helfen mir dabei. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Käufer Modeartikel ungern kaufen, ohne sie vorher anprobiert zu haben. Das viel größere Warenangebot der Online-Geschäfte überzeugt aber auch diese Kunden. Es gibt kaum ein Produkt, das ich nicht auch online bestellen kann. Die Lieferzeiten sind von Shop zu Shop sehr unterschiedlich. Manchmal muss man Wochen auf die Lieferung warten. Vermissen Sie denn nicht die klassischen Shoppingtouren mit Ihren Freundinnen? Das sehe ich ganz anders. Die bestellten Artikel sind bei mir bis jetzt immer pünktlich angekommen. Oder sogar früher. 4 Werktage sind für mich okay. Shoppingtouren? Ich muss doch bitten. Bei diesem Abi-Stress habe ich seit Monaten kein Einkaufszentrum betreten. Ich denke nicht daran, ganze Nachmittage mit Schaufensterbummel zu verbringen. Vergessen Sie auch die Versandkosten nicht. Größe und Gewicht können da teuer werden. Es stimmt schon, aber Zeit kostet auch Geld. Bei Online-Bestellungen gibt es einen größeren Preisnachlass. Mein Handy hat zum Beispiel 10% weniger gekostet als im Fachgeschäft. Unter häufig gestellte Fragen kann ich alle Infos über Bestellung, Bezahlung, Lieferung und Umtausch erhalten. Der Umtausch ist übrigens auch nicht komplizierter als im Offline-Geschäft. Für eine Bestellung müssen Sie Ihre persönlichen Daten und sogar Ihre Bankkartennummer angeben. Sind Online-Shops wirklich vertrauenswürdig? Seien Sie versichert, da kann nichts schiefgehen. Ich habe schon mehrere Male online bestellt und noch nie von einem Kreditkartenmissbrauch gehört. Meine persönlichen Daten sind sicher. Ich bleibe dabei, dass Online-Shopping viel besser ist.